Die Ankunft. Es war der Tag, als die Menschheit zum Himmel blickte. Es war der Tag, als die Menschheit zum Himmel blickte. Keiner hätte im Traum jemals daran gedacht, dass ich erfüllen könnte, was da stand geschrieben und täglich vergessen wurde. Als aber der Himmel sich auftat für jene, die da kamen, verbreitete sich Angst und Schrecken unter denen, die mit List und Trug über Jahrhunderte die Schwachen für ihr Eigenwohl hatten unterdrückt. Denn sie erwartete ein gar fürchterliches Gericht. Und die Schwachen und Armen krönte man zu Königinnen und Königen. Und es wurde Friede unter den Menschen, die fortan nannten diesen Tag die Ankunft. Es war der Tag, als die Menschheit zum Himmel blickte. Keiner hätte im Traum jemals daran gedacht, dass ich erfüllen könnte, was da stand geschrieben und täglich Es war der Tag, als die Menschheit zum Himmel blickte.